Willkommen zum Ladies Talk, dem Hobby-Podcast. Willkommen zum Ladies Talk, dem Podcast, in dem es um Hobbys geht. Happy New Year. Na okay, es ist schon ein paar Tage her, dass man das sagen konnte, aber wir hören uns ja jetzt das erste Mal. Also frohes Neues zur Folge 27. Als erstes möchte ich Leni alles Gute für dein einjähriges Bestehen des Enzyklias-Podcasts beglückwünschen. Sie war ja auch schon in einer Folge mit bei mir, wenn nicht sogar in der allerersten. Dann gehe ich noch kurz zurück ins Jahr 2016, den 14. Dezember. Da gab es zwar schon eine Folge, aber die war auch noch gar nicht so fertig, denn der Tag war ja auch noch gar nicht um. Nach dem Mittagessen haben wir ein Spiel gespielt, dann durften die Jungs auspacken, die Geschenke ausgiebig begutachten. Dann zum Abendessen waren wir bei der Oma, wie schon beschrieben, da waren alle Enkelkinder ein bisschen aufgeregt, es gab lecker Essen. Nach dem Essen haben wir alle zusammen ein Lied gesungen, das haben wir glaube ich noch nicht gemacht, alle zusammen ein Lied. Ja, dann wurden die Geschenke von der Oma verteilt und als die meiste Aufregung sich dann gelegt hat, haben wir dann von einem Enkelkind ein Spiel nutzen dürfen, abwechselnd. Ein Bob-It heißt das. Das ist so eine Art, so ein Geschicklichkeitsspiel. Das habe ich mir dann auch bestellt. Mal sehen, ob das eventtauglich ist. Das ist, ja, wenn man das anmacht, heißt das, warte mal, kann ich ja gleich mal anmachen. Also zum Anmachen zieht man einmal. Dann klopft man und dann beginnt es. Und es fängt immer gleich an mit dem Klopfen. Ja, man muss dann auch wirklich schnell klopfen, sonst ist es vorbei. Probieren wir nochmal. Nein, ich wollte nicht umstellen. Action ist das, was ich anhabe. Es gibt noch Classic. Da sind dann nur drei Sachen, die man machen kann. Klatschen, ziehen und drehen. Bei Beatbox muss man nach Gehör gehen, da muss man die Dinge kennen und das Klopfen machen. Und bei Action gibt es halt ganz viel Verschiedenes. Und es beginnt immer mit dem Klopfen. Drehen, ziehen. Und dann muss man verschiedenes anderes machen. Und wenn man nicht schnell genug gemacht hat, dann ist das Spiel vorbei. Mehrspielermodus gibt es auch und dann ist halt nach kurzer Zeit der nächste dran und wer es halt nicht geschafft hat, hat verloren. Das war's zum Bob-It. Klopfe, um zu starten. Ja, will ich jetzt aber nicht. So, dann war der erste Weihnachtstag, da konnte unser großer Sohn sein Geschenk dann nutzen, ist mit uns ins Fitnessstudio, hat jetzt ein Jahr Eintritt da. Bis später. Und am zweiten war wie jedes Jahr Familientag. Normalerweise Funpark oder ähnliches und diesmal ging es in Flensburg in die Boa. Da kann man Bowling spielen und noch ein paar andere Sachen, sogar essen gehen. Aber wir waren zum Bowling spielen da. Wir hatten zwei Bahnen gemietet, beziehungsweise halt meine Schwägerin hatte es gemacht, die hat gemietet. Eine haben wir dann für die Kinder genutzt, eine für die Erwachsenen. An den Geräten kann man auch einstellen, ob man halt Hilfe haben will oder ohne. Man kann, wenn man Hilfe anklickt, dann kommen halt Schienen hoch, wenn man dran ist, dass die Kugel halt nicht runterrollen kann. Das haben wir bei den Kindern, bei den Kleinsten eingestellt und später auch bei einigen Frauen, weil die Kugel halt ab und zu unbedingt runter wollte. Das wollten wir dann aber ja nicht. Ich habe sogar einmal alle neune geschafft, einmal ein Square. Das heißt, man hat immer zwei Würfe, außer man schafft halt gleich beim ersten Mal alle. Und dann, wenn man beim zweiten Wurf alle runter hat, dann heißt das Square. Also glaube ich nicht, dass ich das jetzt mit alle Neune verwechsle, aber es ist immer Square und das andere fällt mir gerade nicht so wirklich ein. Dann war Ende des Monats noch ein Abgrillen, wo wir eingeladen waren bei meiner Schwägerin, Schwager. Da waren halt hauptsächlich Freunde, enge Freunde, Familie und ein paar Nachbarn, die man dann kennenlernen konnte. Auch ganz nett. Ich war die meiste Zeit dann in der Mitte, also es war ein Kreis aufgebaut, wo man sich hätte hinsetzen können mit in der Mitte was zum Wärmen und ich war da ganz oft beim Wärmen, Hände schön aufwärmen, und halt so ein bisschen Frostgürtel. Dann lecker Kinderpunsch habe ich getrunken, gab auch noch anderen Punsch. So eine Schneekugeln, das ist so was Süßes, eine sehr harte Ummantelung und dann Marzipan drinne, glaube ich. Dann war auch schon Silvester, da waren wir im Partyraum mit der Familie, haben halt Raclette und Buffet gemacht, enge Freunde waren auch da, später noch Nachbarn, ja, war auch ganz nett. Punkt Mitternacht, wo es anfing zu knallern, bin ich aber einmal nach Hause, habe mal geguckt, Letztes Jahr hatte ich Wilma mit, aber da ist zu stressig, die ganzen Menschen und dann das Knalle, das mag sie nicht. Und vor allem, wenn dann so viele Leckereien-Gerüche da warten, das ist zu stressig für sie. Da ist sie dann lieber bei Wanko zu Hause. Man hat schon gemerkt, dass sie so ein bisschen Angst hat, aber es ging. Ich glaube, dadurch, dass Wanko halt sehr ruhig und gelassen ist, dass er es erkennt, ging das. Dann bin ich halt wieder zurück, habe meine Männer eingesammelt, also meinen Mann, meinen kleinen Sohn. Der Große war ja nicht da, der war Auswärtsparty machen. Das war dann 2016. Mehr oder weniger reingeschlafen bin ich ja nicht, war ja nach Mitternacht noch wach, aber dann halt recht schnell eingeschlafen. Da werde ich ja jetzt auch schon wieder müde, wenn ich dran denke. Ja, da hatte ich auch halt so einen kleinen Sekt probiert mit so einem Likör, wo so Goldschimmer drin war. Ich glaube, das hätte ich lassen sollen. Ich hätte auch früher zu Bett gehen sollen, denn am nächsten Tag hatte ich Migräne. 2 Tage lang. Am zweiten Tag hatte ich dann einmal eine Tablette genommen, damit es besser geht. Darf ich allerdings nicht so oft nehmen, weil die zu stark für mich sind. Ja, mal schauen, was das noch wird. Ja, nochmal vielen, vielen Dank für die ganzen Überraschungspost, die kamen. Auch nach Weihnachten kam noch was. Mal sogar einmal einen DHL-Boten abgefangen, wie wir irgendwo hin sollten. Ich weiß nicht, waren wir zum Geburtstag oder irgendwo sollten wir hin? Nee, ich wollte ins Krankenhaus zu Besuch fahren, meine Mutter. Und dann haben wir noch schnell DHL-Boten abgefangen und da war sogar ein Paket bei, von dem ich noch nichts wusste. Das war noch vor Silvester, da waren nämlich Wunderkerzen drin, ein Schornsteinfeger mit einer Leiter. Vielen Dank. Ja, das war dann das Jahr. Viele Neuigkeiten gibt es dann, glaube ich, auch nicht, was normale interessiert. Vielleicht Geocacher Coiner. Wir mussten ja, oben haben wir einen Schornstein, da mussten wir Teppich abmachen bei der Verkleidung. Jetzt haben wir den wieder schön gemacht, was anderes drauf und halt nebenan an der Wand neue Regale, IKEA-Leuchtwürfel mit Koinoramas drinne und da hängen jetzt die Geopins. Also ein bisschen aufgebaut eher die Coinsammlung. Ja, und dann war ich vorhin, es hat nämlich geschneit so ein bisschen heute, den 14. Januar, mit Wanko draußen und der hatte seinen Spaß. Dann schneide ich mal jetzt die Aufnahme dazu. Wanko im Schnee. Hört man das? Er wälzt sich im Schnee. Das ist eine Art robbende Vorwärtsbewegung. Richtig gehen tut er nicht. Aber richtig kriechen auch nicht. Er ist mit dem Oberkörper unten, mit dem Hinterkörper bleibt er oben. Zwischendurch kann er dann doch nochmal normal gehen. Und dann wälzt er sich wieder auf den Weg. Meistens eher im Kreis. Kommt man dann nicht wirklich vorwärts. Ich habe ihn auch extra nur am Halsband angeleint, weil sonst wäre er auch total verheddert, wenn er es im Gurt hätte. Da wird er mal drüber liegen. Ich bin ein bisschen von den Schuhen überrascht. Ich hätte es mir kälter vorgestellt. Ist es aber gar nicht. Ich glaube, wenn einer gucken würde, wird das lustig aussehen. Winterhose, Winterjacke, ein Handschuh, eine Mütze, dicken Schal und Barfußschuhe. Es kommt schon ein bisschen Luft dran. Ist aber trotzdem nicht, dass ich friere. Er hat noch gesagt, es ist kalt. Wenn Schnee liegt, gehe ich gerne mit dem raus. Kommt man zwar nicht wirklich weit, aber hat Spaß. Ja, ich wollte unbedingt mal wieder die Barfußschuhe testen. Es geht, man kann im flachen Schnee wirklich damit laufen gehen. Lange stehen bleiben würde ich nicht empfehlen. Und wer wirklich viel läuft, weiß ich auch nicht, ob das besonders toll ist. Ich denke, man muss sich dran gewöhnen. Wenn man wirklich das ganze Jahr damit läuft, kann man das im Winter bestimmt auch gut machen. Wenn man das aber in der kalten Jahreszeit vernachlässigt hat, sollte man das vielleicht lassen. Aber ich fand es witzig, das mal zu testen und finde es gar nicht so schlimm. Wie eine Kneippkur. Ach ja, da war ja noch was, noch vor Weihnachten, habe ich das schon erwähnt? Ich war auf meinem allerersten Konzert in Flensburg in der Campushalle, die jetzt nicht mehr Campushalle heißt, die heißt jetzt Flens Arena, muss man sich auch erstmal wieder dran gewöhnen. Habe ich Santiano gesehen und die hatten eine Vorband, die nannten sich Salamander. Wo ich jetzt Nachrichten geschaut habe, habe ich mitbekommen, dass der eine Leon, der zu Salamander gehört, ein Sohn von einem früheren Gründungsmitglied von Santiano ist. Fand ich auch sehr interessant. Die haben auch mittlerweile ein Hörspiel für Kinder rausgebracht, König der Piraten, auch ganz niedlich. Da wurde auch vom Konzert auch ein Lied von gespielt. Ich werde aber wahrscheinlich kein Konzertgänger, das ist mir einfach zu voll, zu viele Menschen, aber es war trotzdem ein tolles Erlebnis. Und ich saß recht gut. Ich konnte nämlich beim Eingang sehen, wer da so reinging und vorher schon auf die Bühne ging und wer nicht. Ich hoffe, das hatte ich nicht schon in einem früheren Podcast erzählt. Ich habe das so oft erzählt. Ich konnte Una schon sehen, die war nämlich auch dabei. Die ist nämlich auch im Hörspiel mit dabei. Ist eine Star Search Gewinnerin, war auch schon bei GZSZ zu sehen. Ja, fand ich auch ganz toll, das mal live zu hören. Bisschen gewundert hatte ich mich bei Una, die Stimme hätte ich fast live gar nicht erkannt. Also irgendwie so ganz anders, als wenn man die Musik so auf CD, iTunes hört. Santiano war wie immer wunderbar, konnte man auch erkennen. Die Show war sehr beeindruckend mit den Feuereffekten. Das passte wirklich zusammen mit den Instrumenten und wie die das gemacht haben, einfach toll. Ganz klasse. War sehr schön. Also nochmal, tschüss.